Paragraph 38, Übung 16. Lesen Sie die Übung bitte laut. Hören Sie dann die Kassette. Erstens. Karl der Fünfte, ein Enkel Maximilians des Ersten, wurde 1520 in Aachen zum Kaiser gekrönt. Zweitens. Ludwig der Vierzehnte ließ das Schloss von Versailles bauen. Viele deutsche Fürsten richteten sich in ihrem verschwenderischen Lebensstil nach Ludwig dem Vierzehnten. Drittens. Der Preußenkönig Friedrich der Zweite, ein Sohn Friedrich Wilhelms des Ersten und Enkel Friedrichs des Ersten, erhielt später den Beinamen der Große. Viertens. Mit 361 gegen 360 Stimmen des Konvents verurteilte man Ludwig den 16. 1793 zum Tode.